Mal sang sie lauter, aber es gibt keinen Menschen vom Weibe geboren, der da hätte sagen können, welches ihre Worte waren. Und mal guckte sie so von seitwärts an sich herunter, aber es war nichts da, das sie hätte sehen können. Da lief wieder ein Schauer durch des Pastors Knochen, und das war eine Warnung des Himmels. Aber Mr. Solis machte sich Vorwürfe, dass er so schlecht von einem alten, unglücklichen Frauenzimmer dachte, das niemand außer ihm selbst zum Freunde hatte. Und er sprach so ein kleines Gebet für sich selbst und eins für sie und trank ein bisschen kaltes Wasser. Denn sein Magen drehte sich bei dem Gedanken an Essen um und ging im Dämmerlicht zu seinem kahlen Bett hinauf. Das war eine Nacht, wie ganz Balwearie sie nie und nimmer vergessen wird. Die Nacht zum 17. August 1712. Es war vorher schon heiß gewesen, wie ich ja gesagt habe, aber diese Nacht war heißer denn alle anderen. Die Sonne ging hinter gar schaurig aussehenden Wolken unter. Es wurde so finster wie in der Hölle selbst, kein Stern, kein bisschen Wind. Man konnte nicht die Hand vor Augen sehen, und selbst die alten Leute warfen die Decken von ihren Betten zurück und schnappten nur so nach Luft. Mit allem, was ihm so im Kopfe herumging, war es nicht sehr wahrscheinlich, dass Mr. Solis viel schlafen würde. Er lag also wach und warf sich in den Kissen herum, und das gute, kühle Bett brannte ihn bis auf die Knochen. Und mal hörte er die Glocken schlagen, und mal einen Köter draußen auf der Heide heulen, wie wenn jemand im Sterben liegt. Mal glaubte er, Geister schrien hinter ihm drein, und mal sah er Gespenster im Zimmer. Da meinte er, dass er wohl krank sein müsste, und krank war er auch. Aber was für eine Krankheit er hatte, das ahnte er nicht. Zum Schluss wurde es ihm aber klarer im Kopfe. Er setzte sich also in seinem Hemde im Bett aufrecht und fing wieder an den schwarzen Mann und an Janet zu denken. Wie es kam, wusste er nicht. Vielleicht war die Kälte an seinen Füßen daran schuld. Aber mit einem Mal wusste er ganz genau, dass die beiden irgendwas miteinander hatten und dass entweder einer von beiden oder alle beide Gespenster waren. Und gerade in dem Augenblick kam von Janets Kammer her, die neben der seinen lag, ein Stampfen wie von Männern bei einer Rauferei, gefolgt von einem lauten Knall. Und dann heulte ein Wind rings um die vier Wände des Hauses und dann war wieder alles still wie das Grab. Mr. Solis. Der fürchtete sich aber weder vor Mensch noch Teufel. Er nahm also sein Feuerzeug, steckte eine Kerze an und war mit drei Schritten neben Janets Kammertür. Die war nicht verschlossen, und er stieß sie auf und guckte ganz unverzagt ins Zimmer hinein. Es war ein großer Raum, so groß wie der des Herrn Pastors selbst, und ganz voll schweren, alten, festen Hausrats, denn andere Sachen besaß der Pastor gar nicht.